Würden Sie jetzt den Film starten? Wir haben eine Menge Filme, die in den Tests gut abgeschnitten haben. Da ist einer, der wird dir sicher gefallen. Ja? Es ist ein Film über einen 12-jährigen Burschen, der Präsident. Der Präsident. Der Vereinigten Staaten. Platz 5. Der junge Mr. Lincoln von John Ford. 1939. Der Anfang der politischen Karriere des späteren 16. des Bürgerkriegspräsidenten der USA im ländlichen Illinois. Ich bin ein Mann des Friedens, aber die Union wird erhalten, vereinigt, frei, ein Land. John Fords Heldenepos über den Politiker als aufrechten Mann aus dem Volk, der später den Spitznamen Honest Abe, ehrlicher Abe, bekommen wird. Zu den elegisch-pathetischen Klängen von John Browns Body schreitet Henry Fonda am Ende einen Hügel hinauf. Und hier, 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, gibt John Ford den Amerikanern in der Rückschau auf Lincoln den Mut, so aufrecht, ehrlich und kämpferisch wie der einstige Sklavenbefreier für ihre Ideale zu kämpfen. Damals waren die Zeiten noch gut und es wäre schön, das glauben zu können. Platz 4. Du weißt, was du zu tun hast, Mr. President. Du wirst die Entscheidung treffen, die du für die beste und richtige hältst. 13 Days von Roger Donaldson, 2000. Sie stürzen sich trotzdem auf dich, na wenn schon. Jeder von uns kriegt mal Prügel, mit sowas muss man leben. Muntert Kevin Costner seinen Präsidenten, den 35. auf. Wie Abraham Lincoln wurde auch John F. Kennedy als Präsident ermordet. In der Realität, wie im Kino die beste Voraussetzung, nachträglich zur Lichtgestalt erklärt zu werden. Indem Kennedy die Kuba-Krise 1962 friedlich meistert, es fällt kein Schuss ohne meinen ausdrücklichen Befehl, was 13 Days als spannende Geschichtsstunde inszeniert, wird Kennedy zum Monument wie zum Kinohelden. Der unausgesprochene Verweis auf Lincoln konstruiert die mythische Kennedy-Überhöhung in Roger Donaldsons Film. Der Attentäter. Platz 3. Der Manchurian-Kandidat von Jonathan Demme, 2004. Der Attentäter muss immer sterben, mein Liebling. Sein Tod hilft dem Land wieder zu genesen. Lief Schreiber als Golfkriegsveteran und Kandidat für den Posten des zukünftigen US-Vizepräsidenten. Meryl Streep in einer wunderbar bösen Rolle als Mutter des Kandidaten. Ich fürchte, du wirst diese Sache nie ganz begreifen, mein Schatz. Schon 2004, also vor 12 Jahren, herrschen bei Jonathan Demme in den USA Terrorangst. Die Bürgerrechte sind eingeschränkt. Der Kandidat hat als Soldat eine Gehirnwäsche bekommen, ebenso wie sein Kamerad. Grandios gespielt von Denzel Washington. Eine bestimmte Wortfolge macht beide zu willenlosen Empfängern von Befehlen des militärisch-industriellen Komplexes. Jonathan Demmes Thriller liefert ein dichtes Bild des US-amerikanischen Polit- und Wahlsystems in Vergangenheit, Gegenwart und wahrscheinlich auch Zukunft. Intelligente Verschwörungstheorie. Platz 2. Wag the Dog von Barry Levinson, 1997. Robert De Niro als Polit-Krisenmanager. Er hat den Job, die sexuelle Belästigung einer minderjährigen Schülerin durch den Amtsinhaber aus der Welt zu schaffen. Der Clou? Er lenkt die Aufmerksamkeit quasi um auf einen angeblichen Terroranschlag durch Albanien. Auf den reagieren die USA mit einem militärischen Schlag. Im Filmstudio. Dustin Hoffman spielt den Filmproduzenten, der diesen fiktiven Krieg inszeniert. Nein, es geht nicht um angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak und es geht nicht in Wag the Dog um George W. Bush, Rumsfeld und Cheney. Die waren ja noch gar nicht im Amt. Aber heute erscheint Barry Levinsons Film prophetisch. Platz 1. Das ist das Allerwichtigste in diesem Geschäft. Die Fähigkeit, sich Respekt zu verschaffen, indem man die Menschen glauben lässt, ihre Furcht wäre Liebe. The Ides of March, Tage des Verrats, von George Clooney, 2011. Vom ehrwürdigen Abraham Lincoln zum fiktiven demokratischen Kandidaten fürs höchste Amt Mike Morris, gespielt von George Clooney, der am Anfang des Wahlkampfs noch seinen Idealen folgt und dann, nun ja. Das macht die historische Kinospanne aus. Vom elegischen, moralisch intakten Politikerhelden bis zur radikalsten Desillusionierung. In The Ides of March ist Washington à la House of Cards ein amoralischer Ort. Es herrschen Intrigen und gegenseitige Erpressung. Survival of the fittest and the richest. Was im Übrigen auch keine neue Erkenntnis ist. Schon 1969 schrieb Jimi Hendrix den Soundtrack zu diesem Blick mit seiner Version der US-Nationalhymne.